Ich lese euch jetzt ein E-Mail vor, das ich diese Woche bekommen habe. Dear Rob and Mary, welcome back. Lieber Rob, liebe Mary, willkommen zurück. Thank you. Sunday I got back myself. Am Sonntag bin ich selbst zurückgekommen. And went to the evening service. Und bin in den Sonntagsgottesdienst gegangen. That was last week. Letzte Woche am Abend. It was so good. Es war so toll. I've been in Austria now for 3 years. Ich bin schon seit 3 Jahren in Österreich. CEG takes a huge part for me in making me comfortable here. Und die CEG macht viel von meinem Wohlfühlen aus. I really appreciate that the services lead me into personal contact with God. Ich schätze es besonders, dass mich die Sonntagsgottesdienste in eine persönlichere Beziehung zu Gott bringen. Cool? That's exactly what we're here for. Und das ist genau das, warum That's wir hier our sind. Church vision. Das ist die Mission unserer Gemeinde. And this person is very active in mission and Christian service. Und diese Person ist sehr aktiv für Gott. Yeah, it's good enough. And the preaching is hands-on for daily life. I like that. Und das, was hier gepredigt wird, das kann man wirklich anwenden im täglichen Leben. Okay. Here's another email I got a few weeks ago, maybe. Ein anderes E-Mail, das ich schon vor ein paar Wochen bekommen habe. In August I got this one. Dear Pastor Rob. Lieber Pastor Rob. Actually wanted to write this email a few days ago. Eigentlich wollte ich dieses E-Mail schon vor ein paar Tagen abschicken. I was so busy. Aber ich bin so beschäftigt. God spoke to me through you so clearly. Gott hat so deutlich zu mir gesprochen durch dich. As you spoke the messages on prayer. Purity and purpose. Wie du über Gebet, Reinheit und Zweck gesprochen hast. Especially purity and purpose. Vor allem Reinheit und Gebet. Were so essential to me. Das war so wesentlich für mich. This is someone from the evening service. They're probably here tonight. Das ist jemand, der vielleicht heute hier ist. It's a 20-year-old person. 20-jährige Person. I have had a wrong picture of purity. Ich hatte bis jetzt ein falsches Bild von Reinheit. I was so thankful for your words. Ich war einfach so dankbar für deine Worte. They gave me so much peace. Die haben mir so viel Frieden geschenkt. I even wrote down the words on a Post-it. Ich habe sogar diese Worte auf ein Post-it aufgeschrieben. Quote, do not focus on being sinless. Zitat, konzentriere dich nicht darauf, sündlos zu sein. Be honest and you will sin less. Sei ehrlich und du wirst weniger sündigen. I have to admit that until this day I focused on being sinless. Ich muss zugeben, dass ich mich bis jetzt darauf konzentriert habe, sündlos zu sein. Especially as being a young adult teenager, it is oftentimes so hard. Vor allem als Teenager ist es oft so schwierig. To resist temptations. Verführungen oder Versuchungen zu widerstehen. Because the world seems so incredibly attractive. Weil die Welt so unglaublich attraktiv erscheint. And it gave me hard days. Ich hatte echt schwierige Zeiten. Because honestly, weil ganz ehrlich, I couldn't resist so many temptations. So oft habe ich der Versuchung nicht widerstehen können. I felt so bad and guilty. Ich habe mich so schlecht gefühlt und so schuldig. After I recognized the world again settled into my heart and thoughts. Wie ich drauf gekommen bin, dass die Welt einfach immer mehr in meine Gedanken übergeht. I felt so stupid. Always committing even the same sins over and over again. Ich bin mir so blöd vorgekommen, eine Sünde immer wieder und immer wieder zu begehen. You have no idea how much your words about purity changed my perspective and my thinking. Du hast keine Ahnung, wie sehr mich deine Worte über Reinheit beeinflusst haben und wie sie meine Gedanken verändert haben. I can tell you now, it is so incredibly true. Ich kann dir jetzt sagen, es stimmt wirklich. Well, praise the Lord. It's all about having experience with God. Es geht wirklich darum, Gott zu begegnen. And listening to God. Und Gott zuzuhören. Believing that God is in our midst. Daran zu glauben, dass Gott in unserer Mitte ist. Jesus said, "Where two or three are gathered, I am there." Jesus hat gesagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. It's not about being sinless. Es geht nicht darum, sündlos zu sein. It's about being honest. Es geht darum, ehrlich zu sein. You can believe that you are sinless. Du kannst glauben, dass du sündlos bist. And be unbelievably dishonest. Und unglaublich unehrlich sein. You can have a little list of don'ts. Du kannst eine kleine Liste führen mit don'ts. I don't smoke. Ich rauche nicht. Like they do. So wie die. I don't curse. Ich schimpfe nicht. Like she does. So wie sie. I don't wear My skirt's too short, like she does. Ich trage nicht zu kurze Röcke, so wie sie. In your sie. Own mind, you build up this little system of righteousness. Und in deinen Gedanken baut sich da so ein kleines Gerechtigkeitssystem auf. But on the inside, aber innen drinnen, you are very dishonest before God. Bist du sehr unehrlich vor Gott. And Jesus said in Matthew chapter 23. Und Jesus hat in Matthäus 23 gesagt. Outwardly, äußerlich, you definitely appear to be righteous. Äußerlich bist du gerecht oder scheinst du gerecht zu sein. And he uses this word indeed. You definitely look righteous. Er hat dieses kleine Füllwort benutzt, dieses in der Tat. Certainly, surely. In der Tat, sicherlich. But inside, aber innen drinnen, you are dead. Bist du tot. You are filled with lawlessness. Da bist du von Gesetzlosigkeit and every kind of wicked thing. Clean the inside of the cup first. Reinige zuerst das Innen des Bechers. And then the outside will be clean as well. Und dann wird das Äußere auch rein sein. Cleaning the inside only comes through honesty. Und das Innenleben von etwas zu reinigen, das geht nur mit Ehrlichkeit. The seed that fell on the soil, der Samen, der auf den Boden gefallen ist, that produced a harvest of fruit, der Früchte hervorgebracht hat. In Matthew chapter 13, in Matthäus 13, Luke chapter 8, und Lukas 8, was a heart that was honest. Das war von einem ehrlichen Herzen. Luke chapter 8 verse 18. Lukas 8 Vers 18. And the seed fell on an honest heart. Der Samen ist auf ein ehrliches Herz gefallen. An honest and a good heart. Ein ehrliches und gutes Herz. Tonight I want to look at a verse in 1 Peter chapter 3. Heute möchte ich mir einen Vers anschauen, 1. Petrus 3. It caught my attention during my quiet time in Croatia. Während meiner Zeit in Kroatien, während meiner stillen Zeit, ist mir dieser Vers besonders aufgefallen. But it caught my attention because it seemed like I had not read this verse before. Meine Aufmerksamkeit ist drauf gekommen, weil es mir so vorgekommen ist, als hätte ich diesen Vers noch nie gelesen. Because I was reading in the New Living Translation. Weil ich in der New Living Translation Übersetzung gelesen habe. I always read in the New American Standard Bible. Ich lese immer in der New American Standard Übersetzung. Which is the exact translation. Das ist die genaue Übersetzung. Well, not perfectly exact, but it's exact. It tries to be exact. Nicht völlig gleichwertig, aber sie versucht gleichwertig zu sein. The New Living Translation on the other side is the dynamic translation. Und die New Living Übersetzung ist eine dynamischere Übersetzung. The purpose is to bring the meaning. Aber es geht darum, die Bedeutung rüberzubringen, zum Vers zu bringen. And to use both of these is just wonderful. Und beide Übersetzungen zu verwenden macht in diesem Fall Sinn. And in German you can use the Elberfelder and the New and the Neues Leben. Und auf Deutsch machen die zwei Übersetzungen Elberfelder und Neues Leben Sinn. So as I was reading this verse, I thought, it doesn't say that. Und wie ich diesen Vers eben gelesen habe, habe ich mir gedacht, na, das steht da nicht. But that it did say that. Aber das steht doch as da. I checked the different translations. Und dann habe ich die verschiedenen Übersetzungen angeschaut. And I checked the text, it did say that. And that's why it caught my attention. Und da habe ich die verschiedenen Textpassagen verglichen und deshalb ist meine Aufmerksamkeit dort hängen geblieben. I want you to start, let's start to read at verse 10. Ich möchte, dass wir beim Vers 10 zu lesen beginnen. If you want to enjoy life, denn wer das Leben lieben, everybody here wants to enjoy life, right? Es will auch hier jeder Amen. Das Leben genießen, oder? Amen. Are we together on this? Yeah. Okay. Okay, sind wir da? And sind see, wir uns einig? And see many happy days. Und gute Tage sehen will. Sounds like a television series. Das okay. Hört sich an wie eine Fernsehsendung. Okay. We want to see many happy days, right? Also wir wollen viele gute Tage sehen. How many people sehen? Here just looking forward to sad, sad days? Wie viele von euch freuen sich auf traurige Tage? All of us want to see many happy days. Also wir wollen alle gute Tage sehen. We want to write at the end of the day in our journal, that was a happy day. Wir möchten am Ende ins Tagebuch schreiben, das war ein awesome guter Tag. Day. Ein toller Tag. If you want to see happy days and enjoy your life, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, keep your tongue from speaking evil. Der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede. And your lips from telling lies. Und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Turn away from evil. Er wende sich ab vom Bösen. And do good. Und tue Gutes. Search for peace. Ersuche Frieden. And work to maintain it. Und jage ihm nach. And here's the verse. Und hier kommt dieser Vers. But first I'll quote it in a New American Standard. Vorher kommt sie in der New American Standard Übersetzung. The eyes of the Lord are upon those are upon the righteous. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Right? It's like that in the King James too. The eyes of the Lord are upon the righteous. So ist es auch in der King James Übersetzung. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. And his ears are open to their prayers. Und seine Ohren hören auf ihr Gebet. But the Lord turns his face against those who do evil. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. He turns his face against them. Also er wendet sich weg von denen, die Böses tun. Now, if you were just reading, also wenn du es einfach liest, verse by verse and not looking at the context, also wenn du einfach nur Vers für Vers durchliest und den Kontext ignorierst, it would appear that he's saying, well, the eyes of the Lord are upon the saved. Dann scheint es so zu sein, dass hier steht, der Herr schaut auf die, die gerettet sind. I mean, we're the righteous, right? Also wir sind die Gerechten, oder? By faith. Durch Glauben. He's given us his righteousness, so that's us. Er hat uns Gerechtigkeit gegeben, das heißt, er spricht von uns, oder? But in the New Living Translation it reads this. Aber in der New Living Translation heißt es, the eyes of the Lord watch over those who do right. Die Augen des Herrn wachen über die, die gerecht sind. And that's what it means. Und das ist die Bedeutung. Die gerecht handeln. The eyes of the Lord watch over those who do right. Die Augen des Herrn wachen über die, die Rechtes tun. Now, that's true. Tun. That's really, really powerful. Und das hat eigentlich sehr viel Macht. It means this, that we often underestimate. Und das bedeutet, dass wir oft unterschätzen, how powerful little decisions are. Dass wir oft unterschätzen, wie machtvoll kleine Entscheidungen sind. Because it says his ears are open to their prayers. Weil es heißt hier, seine Ohren hören auf ihr Gebet. I want you to think about our four capacities. Was denkt ihr über unsere vier Kapazitäten? We have four intellectual capacities or intelligence capacities. Wir haben vier intellektuelle Kapazitäten. Some people have called them, well, one is your IQ, of course. Einer davon ist der IQ, die have you heard of EQ? Und dann gibt's noch den EQ. EQ is far more important than IQ. Der ist eigentlich viel wichtiger als der Intelligenzquotient. On the job, in the family. Im Beruf oder in der Familie. Your EQ is your ability to interact with people. Der EQ ist deine Fähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. To know yourself, to understand people. Dich selbst zu kennen und andere zu kennen. All across the board in America among CEOs. Wenn man sich Firmen in Amerika anschaut, die Führungsebenen. What is the number one characteristic that you look for in a new employee? Was ist die Nummer 1 Qualifikation, die sich Arbeitgeber aussuchen, wenn sie jemanden einstellen? All across the board, the same answer. Das ist eigentlich durch die Bank dieselbe Antwort. That they can get along with other people. Dass sie mit anderen Menschen auskommen. That's your EQ. Das ist der EQ. So we have IQ. Mit E. We have our IQ. Also einen EQ, das ist der Intelligenzquotient. Das ist dein Verstand. We have our EQ. Und dann haben wir den EQ. That's our emotion. Das sind die Emotionen für we das also E. Have PQ. Dann haben wir noch das PQ. It's my physical intelligence. Das ist die physische Intelligenz. It's my body. Das ist mein Körper. The whole system of my body. Das, mein ganzes System, wie mein also Körper can funktioniert. Include what comes out of my mouth. Das könnte auch beinhalten, was aus meinem Mund rauskommt. All that I do. Alles, was ich mache. Everything. Alles. But then we also have SQ. Und dann gibt's noch SQ. Which is your spiritual intelligence. Das ist die spirituelle Intelligenz. And Jesus stated it exactly like that. Und Jesus hat das auch so gesehen. Love the Lord your God with all your heart. Liebe den Herrn mit deinem ganzen Herzen. With all your SQ. Mit deinem gesamten spirituellen. With all your soul. Mit deiner ganzen Seele. Your EQ. Deinem EQ. With all your mind. Mit deinem ganzen Verstand. Your IQ. Deinem EQ. And all of your strength. Und deiner ganzen Stärke. Your PQ. Deiner PQ. And just briefly, is that like hard to translate? Is that really? Okay, that's really hard to translate. Okay. This is my thought tonight. Das ist mein Hauptgedanke heute. In each of these areas, in jeder dieser vier Bereiche, I want you to think that you have a bank account. Möchte ich, dass du dir vorstellst, du hättest ein Konto. And you withdraw on this bank account and you deposit into this bank account. Du kannst von diesem Konto abheben oder du kannst was drauflegen. The bank account of your physical body. Das Konto von deinem Körper. You can keep taking withdrawals on your physical body. Du kannst immer wieder was abheben von diesem Konto. And if you don't deposit into your body, und wenn du in deinen Körper nicht investierst, auf dieses Konto nichts drauflegst, you're gonna die early. Dann wirst du früh sterben. You're gonna be sick and just die early. Du wirst krank werden und einfach früh sterben. You can't keep making withdrawals on your body and not make deposits. Du kannst nicht immer nur abheben von diesem Konto und nichts drauflegen. You can't keep making withdrawals on your mind, on the psychological part of your being. Dasselbe gilt für deinen Verstand, für das psychologische Dasein. Du kannst nicht ständig abheben, aber nichts drauflegen. And not make deposits. Und einfach nichts drauflegen. You can't keep making withdrawals on your emotions. Du kannst auch nicht ständig abheben von deinen Emotionen. And not make deposits. Und nichts drauflegen. And you can't keep drawing on your heart. Und du kannst nicht ständig von deinem Herz abheben. Your desire, und von deinem heart, Psalm 37:4 represents the desires, my passion. Deine Leidenschaften. That which motivates me. Das, was dich motiviert. My intention, right? Deine Intentionen. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. The word of God is quick, sharp, powerful. It reaches deep into the heart. Das Wort Gottes ist schnell und Macht, hat Macht und and can discern, even the intentions of the heart. Und hat die Macht zu unterscheiden, was dein Herz leitet. So my intentions are in the heart. Also deine Intentionen sind in deinem Herzen. And each of these we can see as a bank account. Und alle diese Dinge können wir als Konto sehen. When we do what is right, wenn wir das tun, was richtig ist, we are making a deposit. Dann legen wir jedes Mal was drauf auf dieses Konto. And we can underestimate, because we think, well, you know, I'm saved by grace and it's all grace. And wir unterschätzen das gerne, weil wir sind ja gerettet und God es loves ist alles me anyway, Gnade. And God loves me anyway. Gott liebt mich sowieso. And you know, there's worse people than I am. Und es gibt viel schlimmere Menschen als mich. And you know, it was all my mother's fault. And und meine Mutter war an allem schuld. It's the pastor's fault. Und der Pastor ist an allem schuld. It's the church, you know. It's my son, or it's this, it's es that. Es ist die Gemeinde, es ist das you mein know, Sohn. Just the way I am. Ich bin einfach so, wie ich bin. So I keep making withdrawals on my bank accounts. Und das bedeutet, ich hebe ständig ab von meinem Konto. And I become a bankrupt person. Und irgendwann werde ich bankrott sein. And it's very obvious to those who come in contact with you that you are bankrupt. Und das ist eigentlich ganz offensichtlich für die mit dir in Kontakt kommen, dass du bankrott bist. You might look beautiful on the outside. Du schaust vielleicht von außen ganz nett aus. But the inside, Jesus said, is like a tomb. It's like a tomb, a grave. Aber deine Innenwelt, die ist hohl, die ist leer, ist wie ein Grab. It says here that the eyes of the Lord watch over those who do right. Und es heißt hier in diesem Vers, die Augen des Herrn wachen über die Gerechtes tun. And his ear is open. Und seine Ohren hören auf uns. To their prayer. Hören auf deren Gebet. To have this confidence that God is listening to me. Dieses Vertrauen zu haben, dass Gott mir zuhört. Is the most precious thing. In the world. Ist das kostbarste Gut auf dieser Welt. And it costs something. Und es kostet etwas. We need to exercise our will. Wir müssen unseren Willen trainieren. Not as an exercise of the flesh. Nicht als eine Aufgabe des Fleisches. But as a response to God's love. Aber als Antwort auf Gottes Liebe. And this works. It really works. You should try it. Das funktioniert wirklich. Das solltet ihr mal ausprobieren. Think of yourself as having 4 bank accounts. Stell dir vor, du hast 4 Konten. My father died when he was 58. Mein Vater ist gestorben, wie er 57 war. My uncle Eddie died when I think he was 54, 53. Mein Onkel ist gestorben, als er ungefähr 53 oder 54 Jahre alt war. My uncle Emil died when he was 54, 55. Three brothers died in their 50s. 3 Brüder sind in ihren 50ern gestorben. One of them was my dad. Und mein Vater auch. When I was 40 years old, I made a decision. Als ich 40 Jahre alt war, habe ich eine Entscheidung getroffen. I'm gonna eat healthy. Ich werde mich gesund ernähren. I'm really, really gonna educate myself on nutrition. Ich werde eine gesunde Ernährung wirklich antrainieren. Which is not so easy because everybody's saying different things all the time. Und das right? ist nicht so leicht, like, weil es gibt so viele verschiedene Meinungen. You know, like, eggs are the worst thing you can eat. Eier sind das Schlimmste, was du jemals essen kannst. Eggs are the best thing you can Nein, eat. Nein, Eier sind das Beste, was du essen kannst. This and that and this and that. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen. Well, I definitely have every day I make I make a deposit into my physical body. Also jeden Tag gebe ich was auf mein physisches Konto drauf. I've got to walk my dog every night because he's got to go out. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund spazieren. If we don't, he's going to yap all night. Wenn wir das nicht tun, dann wird er die ganze Nacht just bellen. Just cry until we go out. Und so we have to go out. That's great. Also that's wir perfect. Müssen rausgehen. Das heißt, das ist perfekt. Walk. In the morning when I get up, I drink 2 nice cold glasses of water. First in der Früh, thing. Wenn ich aufstehe, dann trinke ich 2 große Gläser Wasser. I think you gotta have 8 glasses in a day. I've already got 2 in. Okay, I have 6 more to go and I'm fine. Ich trinke 8 Gläser. You gotta drink 8, right? Also ich muss 8 trinken. I've already got 2 in right away, bingo. Und ich habe schon 2 in der Früh schon getrunken. And I squeeze some oranges, make juice every morning, fresh orange juice. Und dann mache ich mir frischen Orangensaft. Okay, I've got my vitamin C, fresh, healthy, natural vitamin C. Damit habe ich meinen Vitamin C Haushalt aufgefüllt. And then in the evening I make fresh vegetable juice. Und am Abend mache ich mir frischen Gemüsesaft. I get my my gurken, my zucchini. Mit Gurken, Zucchini. I wash them real good with soap to get all the Ich wasche sie mit Seife. I'd rather eat soap than that pesticides, right? Ich esse lieber Seife als Pestizide. Yeah, I gotta get that off. Then I juice it. Make about 2 liters of juice. Und dann mache ich circa 2 Liter then Gemüsesaft. Then I drink about a half a liter, give some to my wife. Und dann trinke ich einen halben Liter und den Rest bekommt oil, meine Frau. I put oil in there, mix it in the blender. Und dann vermische make ich das. Incredible power drink with olive oil and linseed oil and all this healthy stuff. It's really good. Das ist wie so ein Powergetränk mit Olivenöl und so weiter. I do that every day. Das mache ich jeden Tag. Sometimes I miss once a week. Und einmal in der Woche mache ich es wahrscheinlich nicht. I try to make an investment. I try to read up on health a couple times a week. Ich versuche da wirklich eine Investition zu machen und mich auch über Gesundheit zu informieren. There's a great website you can subscribe to. It's called Dr. Mercola. It's really good. He has some really cool stuff. Es gibt eine Website, auf der man sich registrieren kann, Dr. Mercola. Mercola. Just write in the Google Dr. Mercola. He has really, really great stuff. You just get it a couple times a week. Das kann man in Google eingeben. It might save your life. Could save your life. Und das könnte dein Leben retten. I don't know how many friends in the States I have that I went to Bible school with that already have cancer. Ich weiß nicht, wie viele Leute, mit denen ich auf der Bibelschule war in Amerika, die schon Krebs haben. I had a phone call last couple weeks ago from my mother. Your friend has cancer. Ich habe einen Anruf bekommen von meiner Mutter vor ein paar Wochen. Dein Freund hat Krebs. He's just 53 years old. He's got cancer. Er ist 53 Jahre alt. Er hat Krebs. And we really need to watch. We really need to invest in our PQ. Also wir müssen wirklich in diesen PQ investieren. Here's the point. Do what's right. Hier kommt's. Also mach das, was richtig ist. We always are faced with a decision. Wir stehen immer vor einer Entscheidung. Or a situation. Oder einer Situation. And we ask ourselves, what should I do? Und wir stehen vor der Frage, was mache ich jetzt? The answer is, do what's right. Und die Antwort ist, mach das, was richtig ist. The right thing is the good thing. Die richtige Sache ist immer auch die gute Sache. You go to OB. Wenn du zu OB fährst. You go to the, whatever it's called in English, the heart, what is it called? I don't even know anymore. What is it? What is it? You know, construction store, Home Depot. In den Baumarkt. Yeah. You go there and you want to buy, you're walking through and you see this plant. Du gehst durch den Baumarkt und du siehst diese Pflanze. You think, I gotta have this plant. Und denkst dir, ich muss diese Pflanze haben. So you take the plant, you come to the register. Und dann nimmst du diese Pflanze und gehst du zur Kasse. Then you forget your wallet. Und dann vergisst du deine Brieftasche. You think, oh, I don't want the plant anyway. Und dann denkst du, die Pflanze wollte ich so you think, what do I do? What do I do with the plant? Und dann denkst du, was mache ich jetzt mit der Pflanze? What do I do with the plant? Was mache ich jetzt mit der Pflanze? What's the answer? Was ist die Frage, die Antwort? Do the right thing. Die Antwort ist, mach das Richtige. What's that? Was ist das? Take it back. Bring sie einfach zurück. But that's like all the way across the store. Das ist durchs ganze Geschäft durch. Yeah, but it's good exercise. Ja, aber es ist eine gute Übung. Take it back to where you got it. Don't leave it on the ground there. Lass sie nicht einfach da stehen, sondern bring sie zurück auf ihren Platz. We underestimate how much of a deposit that is. Wir unterschätzen, wie viel wir damit auf unser Konto drauf into my heart, into my integrity. in mein Herz, in meine Integrität. Into my mind, into my soul. In meine Seele, meinen Verstand. We underestimate these little decisions are opportunities to make deposits. Wir unterschätzen, dass diese kleinen Situationen eine Möglichkeit sind, was auf unser Konto draufzulegen. To apologize to somebody is a deposit in your own soul. Mich bei jemandem zu entschuldigen ist so wie etwas auf dein Konto draufzulegen. To be honest before God. Ehrlich zu sein vor Gott. Is a deposit. Ist bedeutet, was aufs Konto draufzulegen. I'm building another thing. You'll see it next week. Ich baue schon wieder was. Ich zeige euch das nächste Woche. The unveiling of my new thing. You'll see it next week. It'll be in the service. Nächste Woche wird's im Gottesdienst zu sehen sein. And I was building it yesterday, and suddenly I can't find my pencil. Gestern habe ich dran gebaut und konnte meinen Bleistift and nicht finden. And I'm pressed for time because I have to get home and work on the message. Und ich musste aber dringend nach Hause, um an der Message zu arbeiten. But I really want to work on this. Und ich wollte wirklich daran arbeiten. And so I can't find my pencil. Und ich konnte aber meinen Bleistift nicht finden. And I'm losing time because I don't know where my pencil is and who took my pencil. Ich fange an, Zeit zu verschwenden und zu verlieren, weil ich nicht weiß, wo mein Bleistift ist. Demon from hell, come here and steal my pencil. Where's my pencil, man? Ist ein Dämon da gewesen, der mein Bleistift gestohlen hat? My whole thing, my whole project is paralyzed because I can't find my pencil. Und mein gesamtes Projekt steht still, nur weil ich mein Bleistift nicht finden kann. I got all these tools. Und diese ganzen all this passion, Werkzeuge, all this knowledge, all this help, all this vision, and the whole thing comes to a screeching halt because I can't find my pencil. Diese ganze Leidenschaft, diese ganze Mission, diese ganze Arbeit und alles kommt zum Stillstand, weil ich meinen Bleistift nicht finden kann. I start to be irritated. Das irritiert mich. I start to say things I shouldn't say. Und dann fange ich an, Dinge zu sagen, die ich nicht sagen sollte. I start to talk to myself. Ich fange an, mit mir selbst and zu reden. Say things to myself I should not say to myself. Dann sage ich Dinge zu mir selber, die ich zu mir selbst nicht sagen sollte. I start to call myself names. Ich fange an, mich selbst zu beschimpfen. Then I can't find my tape measure. Und dann kann ich auch noch mein but you know what? Maßband nicht finden. The devil has come to steal, right? Aber ich sage euch was, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen. John chapter 10 verse 10. Johannes 10 Vers 10. He wants us to make withdrawals off our bank accounts. Er möchte, dass wir von unserem Konto abheben. So that we are bankrupt. So dass wir bankrott gehen. And when we're bankrupt, he can kill us. Und wenn wir bankrott sind, kann er uns töten. And he can destroy our life. Und dann kann er unser Leben zugrunde richten. Destroy our testimony. Unser Zeugnis zugrunde richten. Right? The devil has come to steal. Der Teufel ist gekommen, um zu stehlen. To kill. Zu töten. And to destroy. Und zu vernichten. First he'll steal from you. Als erstes wird er etwas von dir nehmen. He'll kill you. Er wird dich töten. Then he will do major destruction. Und dann wird er Vernichtung anrichten. But the Lord came to give life and give it more abundantly. Aber der Herr ist gekommen, um Leben zu schenken, und zwar in Fülle. And I have found that this principle really works if you think like this. Und ich habe herausgefunden, dass dieses Prinzip wirklich funktioniert, ask yourself, wenn du so denkst. Do I want to make an emotional withdrawal on my bank account over such a stupid thing? Und dann musst du dir denken, möchte ich jetzt wirklich von meinem emotionalen Konto abheben wegen so einer dummen Sache? Because I need the energy, the life that's there. Weil ich brauche die Energie, das Leben, das dort ist. For something else. Für was anderes. And if I just keep myself from getting irritated at myself. Und wenn ich mich davon abhalte, mich selbst zu irritieren. I can use this energy. Dann kann ich diese Energie verwenden. To help find it. Um Energie zu finden. To find a solution. Um eine Lösung zu finden. And it works. Und das funktioniert. If you realize every time you're making a wrong decision. Wenn dir auffällt, jedes Mal, wenn du eine falsche Entscheidung not triffst, doing the right thing, dass du nicht die richtige Sache tust, that you are drawing off your bank account, dass du von deinem Konto abhebst. And if you keep doing that, you're going to go into the red. Und wenn du das wiederholst und wiederholst, dann wirst du rote Zahlen and you're gonna become sick. Und dann wirst du krank werden. Either mentally, entweder seelisch, or emotionally, oder emotional, or physically, oder körperlich, or spiritually. Oder spirituell. And it takes enough to become sick in just one area. Und das reicht schon, wenn man nur in einem dieser vier Bereiche krank wird. Because if you become physically sick, wenn du körperlich krank wirst, it starts this cycle. Dann beginnt dieser Teufelskreis. When you're physically sick, it affects your mind, your emotions and your spirit. Wenn du körperlich krank bist, dann hat das Auswirkungen auf deine Seele und deinen And your physical sickness starts to make withdrawals on your other capacities. Und dein PQ, der fängt dann an, auch von den anderen Konten Geld abzuziehen. And then you don't even know why you're sick. Und dann weißt du gar nicht mehr, warum du krank bist. You don't know. Wait, where is it? I don't even know. I'm just sick all the way around. Ich weiß gar nicht, warum ich krank bin, aber ich bin einfach durch und durch krank. I don't know where God is. I feel depressed. Ich weiß nicht, wo Gott ist. Ich fühle mich depressiv. I'm confused. Ich bin verwirrt. And I'm so sick. Und ich bin einfach so krank. You don't know where it came from. Und du weißt nicht, wo es hergekommen ist. But in one of those areas, you went bankrupt. Aber in einer dieser vier Bereiche bist du bankrott. You went in the red too long. Du bist einfach zu lange in den roten Zahlen gewesen. It may have started in the spiritual area. Und dann fängt es auch noch in einem spirituellen Just Bereich neglecting an. Your walk with God. Einfach deinen Weg mit Gott nicht ernst zu you nehmen. Made so many withdrawals du hast so oft abgehoben von in diesem the spiritual Konto realm, in einem spirituellen right? Art und Weise. By fellowshipping with the wrong spirit. Zum Beispiel, wenn du dich mit dem falschen Geist right? abgibst. A spirit of fear. Zum Beispiel ein Geist der Furcht. 2 Timothy chapter 1, verse 7. 2. Timotheus 1:7. God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, but of love, sondern der Liebe, of power, auf der Macht, and a sound mind, und einem klaren Verstand. So, just to close. Also um zu schließen. We are always confronted with this voice that says, "What should I do?" Wir sind immer mit dieser Stimme konfrontiert, die uns fragt, was wirst du jetzt tun? The answer. Die Antwort, Micah chapter 6 verse 8. Micha 6 Vers 8. Do the right thing. Tu das Richtige. The Israelites were shimping God, where they were scolding God. Die Israeliten haben Gott beschimpft. And they said, what do you want us to do? Was willst du, dass wir tun? I mean, what is good? Was soll gut heißen? What is to be good? What's good? Was ist gut? And Micah said, "This is what's good." Und Micha sagte, das ist was. You want to do good? This is good. Du möchtest Gutes tun. Do the right thing. Tu das Richtige. Do the right thing. Number one. Number two, love mercy. Das zweite, Liebe, Barmherzigkeit. Number three, walk humbly with your God. Drittens, sei demütig vor dem Herrn. If you're not sure whether you're doing the right thing, wenn du nicht weißt, ob du gerade das Richtige tust, if you've got stones in your hand, wenn du Steine in der Hand hast, and you want to stone somebody, und du möchtest jemanden steinigen, because you say, well, we caught the woman in adultery, weil wir die Frau im Ehebruch ertappt haben, we're doing the right thing here. Wir machen hier das Richtige. Right, Lord? Oder? I mean, even Moses said we should stone her. Und sogar Moses hat gesagt, wir sollen sie steinigen. So this is the right thing. Also das ist sicher das Richtige. Ask yourself the second question. Dann frag dich die zweite Frage. Do you love mercy? Liebst du Barmherzigkeit? The Lord said, if you have no sin, throw the first stone. Der Herr hat gesagt, wenn du ohne Sünde bist, dann wirf den ersten Stein. And with that question, they all realized, this is the wrong thing. Und mit dieser Frage sind sie alle drauf gekommen, das ist die falsche Geschichte. Many times we can think we're doing the right thing. Manchmal denken wir tun gerade die richtige Sache. And we did the wrong thing. Aber wir haben die falsche gemacht. Because it's not in sync with loving mercy. Weil es nicht übereinstimmt mit Liebe und Barmherzigkeit. Love mercy. Liebe, Barmherzigkeit. And walk humbly before God. Und sei demütig vor dem Herrn. Okay, just to close. Okay, um abzuschließen. When I do good, wenn ich Gutes tue, why do I do good? Warum tue ich Gutes? When I do what's right, why do I do what's right? Wenn ich das Richtige tue, warum tue ich das Richtige? I do what's right because I'm righteous. Ich tue das Richtige, weil ich gerecht bin. Is that right? Stimmt das? It's wrong. Es stimmt nicht. But that grows inside of our heart if we're not careful. Aber dieser Gedanke, der wird sich festsetzen in unsere Gedanken, wenn wir nicht aufpassen. This is the church of Ephesus in Revelation chapter 2. In der Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2. I have something against you. Ich habe etwas gegen dich. You've lost your first love. Du hast deine erste Liebe verloren. You do all these incredible things as a church, but you've lost your first love. Du tust unglaubliche Dinge, aber du hast deine erste Liebe verloren. When we start to purpose to do the right thing, wenn wir darauf achten, das Richtige zu tun, all the devil has to do is deceive me in one area and it's all in vain. Dann wird der Teufel versuchen, das in einem Bereich umzudrehen und dann ist alles umsonst. He just has to convince me. muss mich nur davon überzeugen. Sow the seed in my heart. Diesen Samen in mein Herzen sehen. Wow, you are doing the right thing. Du tust das Richtige. Impressive. Sehr beeindruckend. I like that. Mir gefällt das. You wash the dishes for your mom. Du hast für deine Mutter das Geschirr abgewaschen. Impressive. Wirklich yes, beeindruckend. Yes. You are really growing up. Du wirst wirklich erwachsen. And you help your brother clean his room. Du hast deinem Bruder geholfen, sein Zimmer Quite aufzuräumen. Quite impressive, young wirklich Christian. Wirklich beeindruckend. Yes, yes, yes. So let me just sow something in your mind. Also lass mich einfach etwas in deine Gedankenwelt werfen. You do right. Du tust das Richtige. Because you are righteous. Weil du gerecht bist. And that leads us right into self-righteousness. Und das führt uns zur Selbstgerechtigkeit. Which is worse. Das noch schlimmer. That is the log in the eye in Matthew 7. Das ist der Balken vor dem eigenen Auge. You want to take the splinter out of somebody's eye? Du möchtest den Splitter aus dem Auge von jemand anderem ziehen. But you have a tree in your own. Aber du hast einen ganzen Baum you vor deinem eigenen. You have a tree in your own eye. Du hast einen Baum in deinem eigenen Auge. That's a self-righteous attitude. Das ist eine selbstgerechte Art und Weise. It's far worse. Das ist viel schlimmer. What's the solution? Here it is. Was ist die Lösung? I do right. Ich tue das Richtige. Because I'm loved. Weil ich geliebt werde. And so that in your heart I do right. Und setz das fest in deinem Herzen. Ich tue das Richtige. Deposit that into your heart. Leg das auf dein Konto. Write that down. Speak it forth. Schreib das auf. Sprich es aus. Deposit it into your heart where your values are. Leg das auf dein Wertekonto in deinem Herzen. I'm doing right. Ich mache das Richtige. I'm gonna do the right thing today. Ich mache heute das Richtige. Because I'm loved by God. Weil ich von Gott geliebt werde. I do good. Ich tue Gutes. Not 'cause I'm good. Nicht weil ich gut bin. I do good 'cause I'm loved by God. Ich tue Gutes, weil Gott mich liebt. I'm gonna do what's right. Ich werde das Richtige tun. Not 'cause I'm righteous. Nicht weil ich gerecht bin. 'Cause I'm not. Weil ich es nicht bin. But I'm gonna do the right thing. Aber ich werde das Richtige tun. Because I'm loved by God. Weil ich von Gott geliebt werde. Who loved me so much. Der mich so sehr geliebt hat. That he gave me his righteousness as a gift. Dass er mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. I'm gonna do good. Ich werde Gutes tun. Because God is good. Weil Gott gut ist. Not because I'm good. Nicht weil ich gut bin. And that keeps that enables me to walk humbly before God. Und das trägt dazu bei, dass ich demütig mit Gott gehen kann. And you watch as you choose to do the right thing. Und wenn du dich dafür entscheidest, das Richtige zu tun, you watch how your bank account will increase. Dann wirst du sehen, wie dein Konto immer mehr drauf haben and wird. You will have more capacity to function in the details of life. Und du wirst mehr Fähigkeiten und Kapazitäten haben, in Details zu funktionieren. So instead of driving behind somebody, also anstatt hinter jemandem herzufahren, who is driving so slow, der so langsam fährt, have you no idea, lady or whoever you are, that I am in a hurry? Du fährst hinter jemandem her, der keine Ahnung hat, dass du es eilig hast. And of course, this must be a woman. Und das muss natürlich eine Frau sein. And then you start to sin in your mind. Und dann fängst du an, in deinen Gedanken finally zu sinnen. Finally, you pass the person. It's not a woman. It's some big, strong-looking guy. Und dann fährst du vorbei und es ist überhaupt keine Frau. And you think, where did you learn to drive? Und dann denkst du dir, wo hast du gelernt zu fahren? All that is wrong. Das ist alles falsch. All of that just made withdrawals on your capacity. Das alles ist so, wie wenn man vom Konto abhebt. You keep doing that. Und wenn du das immer wieder tust, you're gonna get sick. Dann wirst du irgendwann krank. One of your capacities is gonna go red. Eine deiner Kapazitäten wird rote Zahlen produzieren. Start to pull the other ones and soon you're gonna be bankrupt. Und das wird an den anderen mitziehen und dann bist du irgendwann bankrott. Let's do what's right. Also lass uns tun, was richtig ist. And the eyes of the Lord are upon you. Die Augen des Herrn wachen über dich. And watch this is the coolest part. Und das ist das schönste Teil. His ear is open to your prayer. Und seine Ohren hören auf dein Gebet. Just give you a quick testimony. Jetzt gebe ich noch ein schnelles Zeugnis. I like to ask God to speak to me from somewhere in my Bible. Ich mag das gern. Ich frage Gott oft, ob er einfach durch irgendeine Stelle in der Bibel zu mir sprechen kann. A lot of times I just kind of flip. Und daher schlage ich einfach irgendeine Seite auf. The problem with flipping is that I almost always flip to the same area of the Bible. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass ich immer wieder dieselben Seiten aufschlage. So, I counted. I have 2,199 pages in my Bible. Also ich habe 2,999 So I made this little system where I can Seiten in meiner Bibel. I can very fairly come up with a page of the Bible very randomly. Also, ich kann ganz zufällig irgendeine Seite aufschlagen. And it comes from 1 Kings chapter 22 verse 34. Erster Könige 22 vers 34. King Ahaz went into the battle. King Ahaz. König Ahaz ist in die Schlacht gezogen. When the prophet said don't go. Und der Prophet hat gesagt, geh nicht, you'll die. Weil du sterben wirst. But he went anyway. Aber er ist trotzdem gegangen. And he put himself in a soldier's uniform and stayed behind in the back. Und er hat sich eine Soldatenuniform angezogen und er hat sich in den Hintergrund gestellt. And the Bible says an Aramean soldier took his bow and shot a random shot. Und ein Soldat hat einen Pfeil genommen und einen zufälligen Schuss abgegeben. And it hit him between the armor and it killed him. Und es hat ihn genau zwischen die Rüstung getroffen und umgebracht. And I said, Lord, if you can do that to kill Ahaz. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du das machen kannst, um Ahab umzubringen, you can do that for me. Dann kannst du das auch für mich tun. Hit me. Shoot me with love. Just don't let it hurt. Okay. Schlag mich mit Liebe, aber es soll nicht wehtun. I have it right in my journal. I was writing and I said, Lord, I said, you know, there's this verse. I don't know where it is, but it said that you went about doing good. Ich habe zu Gott gesagt, da gibt's diesen Vers. I can't think of what gospel it's in. That Jesus went about doing good. Da steht drinnen, dass Jesus Gutes getan hat, aber ich kann mich nicht erinnern, wo in den Evangelien das steht. I even looked in my concordance and I couldn't find it. Ich habe sogar hinten in der Konkordanz nachgeschaut, aber ich konnte es nicht finden. So I said, okay, never mind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vergiss es. I said, okay, es. Just give me a verse from somewhere. Also, anywhere. Zeig mir einfach einen Vers von so irgendwo. So I came up with the number 1844, I think it was. Also habe ich die Seite 1844 so aufgeschlagen. It ended up in Acts chapter 10. Und das war dann Apostelgeschichte 10. And as I was reading, und wie ich gelesen habe, there it was. War genau dort dieser verse Vers. Verse 38. Vers 38. And the Lord went about doing good. Und Jesus hat Gutes getan. And I said, you did that on purpose. Und dann habe ich gesagt, das hast du absichtlich gemacht. I mean, come on, that's cool. That if we want to do right, wenn wir das Richtige tun wollen, that God enjoys opening his ear to our prayer. Dann ist Gott richtig begeistert, uns beim Beten zuzuhören. So it's not about being sinless, it's about being honest. Also es geht nicht darum, sündlos zu sein oder ehrlich. And we do good because we're loved. Weil wir Gutes tun, weil wir geliebt werden. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you this evening. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend. And for your love. Für deine Liebe. Thank you for each one here tonight. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Maybe you're here and you feel bankrupt. Vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich bankrott. You feel like, man, I'm like at the end of myself. Vielleicht denkst du dir, ich bin echt am Ende. Maybe the Lord brought you here tonight. Vielleicht hat dich der Herr heute hierher geführt. Maybe you've never received him. Vielleicht hast du ihn auch noch nie empfangen. You've never asked the Lord, come into my life. Du hast ihn noch nie gefragt, in dein Leben zu kommen. Fill my heart. Füll mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. Touch me. Berühre mich. Touch me. Berühre mich. Touch my spirit, my soul. Berühre meinen Geist, meine Seele. Pray with me. Bete mit Maybe mir. This is your night. Vielleicht ist das heute deine Nacht. A simple prayer. Es ist ein ganz einfaches Gebet. But you have to speak it out. Aber du musst es aussprechen. Quietly, just say these words. Ganz leise für dich. God in heaven. Gott im Himmel. Open my eyes. Öffne mir die Augen. I want to see you. Ich möchte dich sehen. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. All of my selfish acts. Meine ganzen selbst egoistischen Taten. Forgive me. Vergib mir. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Speak those words. Sprich diese Worte aus. God in heaven, forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Who died for me. Der für mich gestorben ist. I invite you into my life. Ich lade dich in mein Leben ein. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute. Maybe you haven't had a conversation with God in a long time. Vielleicht hast du schon seit längerer Zeit kein Gespräch mit Gott geführt. Maybe you're just living on yesterday's memories. Und du ernährst dich von den Dingen, die schon mal waren. And your testimony from 15 years ago. Vielleicht ein Zeugnis vor 15 Jahren. Let's do the right thing tonight. Lass uns heute das Richtige tun. And let's ask God for forgiveness. Und Gott um Vergebung bitten. Let's pray together. Beten wir gemeinsam. Father in heaven. Vater im Himmel. Forgive me. Vergib mir. For being indifferent. Weil ich gleichgültig war. For living my life. Dass ich mein Leben gelebt habe. For making decisions that were not right. Dafür, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die falsch waren. For living my life separate from you. Dafür, dass ich mein Leben getrennt von dir gelebt habe. Even though I'm your child. Auch wenn ich dein Kind bin. Open my eyes. Öffne mir die Augen. And my heart. Und mein Herz. To do the right thing. Um das Richtige zu tun. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen.